Wer war denn das? Fragte Rasumichin, als sie auf die Straße hinaustraten. Das war Svidrigailow, jener Gutsbesitzer, in dessen Haus meine Schwester als Gouvernante Kränkungen ausgesetzt war. Weil er ihr nachstellte, musste sie das Haus verlassen, von seiner Frau Marfa Petrowna hinausgejagt. Dieselbe Marfa Petrowna hat nachher Dunja um Verzeihung gebeten und ist jetzt plötzlich gestorben. Vorhin sprachen wir von ihr. Ich weiß nicht warum, aber ich fürchte diesen Menschen sehr. Er ist sofort nach der Beerdigung seiner Frau hierher gereist, ist sehr sonderbar und hat sich zu etwas entschlossen. Er scheint etwas Bestimmtes zu wissen. Man muss Dunja vor ihm schützen. Das wollte ich dir gerade sagen. Hörst du? Schützen? Was kann er denn Avdotja Romanowna antun? Aber ich danke dir, Rodja, dass du so zu mir sprichst. Wir werden sie schon beschützen. Wo wohnt er? Ich weiß es nicht. Warum hast du ihn nicht gefragt? Schade. Aber ich werde schon herauskriegen. Hast du ihn gesehen? Fragte Raskolnikow nach einigem Schweigen. Nun ja, ich habe ihn mir gemerkt, gut gemerkt. Hast du ihn wirklich gesehen? Deutlich gesehen? Wiederholte Raskolnikow. Natürlich, ich erinnere mich deutlich. Unter tausend erkenne ich ihn wieder. Ich habe ein gutes Gedächtnis für Gesichter. Sie schwiegen wieder. Das ist gut, murmelte Raskolnikow. Sonst, weißt du, ich dachte schon, glaubte schon, es wäre auch nur ein Traum gewesen. Wovon redest du? Ich verstehe dich nicht ganz. Ihr sprecht doch alle davon, fuhr Raskolnikow fort und verzog den Mund zu einem Lächeln, dass ich verrückt sei. Denn eben schien es mir, als ob ich tatsächlich verrückt sei und bloß ein Gespenst gesehen hätte. Wie kommst du denn darauf? Wer kann es denn wissen? Vielleicht bin ich wirklich verrückt. Und vielleicht ist alles, was in diesen Tagen vorgefallen ist, nur in meiner Einbildung geschehen. Ach, Rodja, man hat dich wieder aufgeregt. Was hat er denn gesagt? Warum kam er? Raskolnikow antwortete nicht. Rasumichin überlegte eine Weile. Nun, hör zu, begann er. Ich war schon bei dir, aber da schliefst du noch. Dann aßen wir zu Mittag und ich ging nachher zu Porfiri. Samjotow war immer noch da. Ich wollte mit ihm sprechen, aber es kam nichts dabei heraus. Ich konnte nie in der richtigen Weise beginnen. Sie schienen auch nicht zu begreifen oder konnten nichts begreifen und waren gar nicht verlegen. Ich führte Porfiri zum Fenster und begann zu sprechen, aber es kam wieder nichts dabei heraus. Er blickte zur Seite und ich blickte zur Seite. Schließlich hielt ich ihm die Faust vors Gesicht und sagte, dass ich ihn windelweich schlagen werde. Verwandtschaftlich, weißt du? Er sah mich bloß an und sagte nichts.